Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5. Jena, den 1. Juli 1793. Es wäre mir jetzt einer neuen Ursache wegen lieb, wenn wir noch im Julius hätten zusammenkommen können. Meine Frau ist in Umständen, die vermuten lassen, dass sie schwanger ist, obgleich wieder andere Zeichen fehlen. Schon vor 7 Wochen hat Stark den Ausspruch getan, sie sei guter Hoffnung. Nachher wurde er wieder irre, und jetzt spricht er wieder davon. Wäre sie schwanger, so würde ihrer Rechnung nach die Niederkunft gegen Ende Septembers oder Anfang Oktobers erfolgen können. Wäre sie es aber nicht, so müsste ernstlich auf eine Kur gedacht werden. Da ich nun diesen Herbst in mein Vaterland gehe, so müsste ich diese Reise im Fall der wirklichen Schwangerschaft gleich zu Anfang Augusts antreten, und wenn sie nicht schwanger ist, so muß ich mich nach einem andern Arzt umsehen, denn Stark ist bei chronischen Krankheiten gar nachlässig und hat uns beide schon sehr versäumt. Diese Ungewissheit, was zu hoffen oder zu fürchten ist, beunruhigt mich sehr, und da ich vollends in meinen Arzt kein Vertrauen setzen kann, so weiß ich mir gar nicht zu raten. Solange ihre Umstände noch zweifelhaft sind, kann der Arzt auch keinen festen Plan befolgen, weil das, was gegen die Krankheit getan werden müsste, dem Kinde schaden würde. Die Krämpfe meiner Frau sind jetzt auch stärker und kommen häufiger zurück, und manchmal ist mir sogar vor einer Auszehrung bange. Da alle diese Umstände mir es so ungewiss machen, ob ich im August noch werde hier sein können, so möchte ich eben deswegen, dass wir uns hätten früher sehen können. Ich möchte deine Reise und unsere Zusammenkunft gerne von allen diesen Vorfällen unabhängig wissen, und das würde sein, wenn sie in 14 oder 18 Tagen erfolgen könnte. Wenn du nicht hierher kommen könntest oder wolltest, so käme ich mit meiner Frau sehr gerne nach Leipzig zu euch und bliebe dort so lange, als du wolltest, oder bestimme sonst einen Ort, welchen du willst. Ich wollte das Bad in Ronneburg vorschlagen, wo wir alle zusammen ganz ohne Zwang leben und zugleich vom Bade profitieren könnten. Es soll dort ein sehr angenehmer Aufenthalt und wohlfeil zu leben sein. Kurz, denke dir irgendetwas aus, das uns früher zusammenführen könnte, wenn auch schon auf mein Teil die größere Mühe und die weitere Reise fällt. Nur von Dresden selbst und der Nachbarschaft musst du um deiner selbst willen weg, denn deine Gesundheit fordert eine Veränderung des Platzes, und uns würde die Reise dahin doch zu weit sein. Meine schwäbische Reise kann ich und darf ich nicht aufgeben, denn die ganze Hoffnung meines Vaters beruht darauf, und ich bin ihm diese Liebe schuldig. Er ist im Oktober 70 Jahre alt, und also lässt sich mit ihm nichts aufschieben. Auch fordert es die Gesundheit meiner Frau aufs dringendste, geschicktere und sorgfältigere Ärzte zu gebrauchen, wenn es mit der Schwangerschaft nichts sein sollte. Ich rechne sehr auf Gmelin in Heilbronn, wo ich meinen Wohnsitz aufzuschlagen gedenke. Für meine eigenen Umstände erwarte ich sehr viel von der Luft des Vaterlandes, und meine Absicht ist, den Winter dort zu bleiben. Hier überschicke ich dir abschläglich 16 Louisdor. Vor einigen Wochen habe ich endlich das sehnlich erwartete Geld aus Dänemark erhalten. Da ich eine große Reise vor mir habe und die Unkosten nicht absehen kann, indem ich der Aufenthalt an einem fremden Ort, meine und meiner Frau Krankheit und dergleichen verwickeln dürften, so kann ich dir nicht sogleich schicken, was ich gerne möchte, besonders da unsere Besoldungsgelder seit einiger Zeit nicht mehr richtig einlaufen und Göschen mich seit geraumer Zeit nicht bezahlt hat. Solltest du aber vor der Hand mehr brauchen, so will ich hoffen, dass du mich nicht auf deine Unkosten schonest. Denn Göschen muß herausrücken, sobald du willst, und ich erwarte hierüber bloß einen Wink von dir. Jetzt bitte ich dich um alles in der Welt, darauf zu denken, dass wir uns gewiß sehen. Gewiß ist es aber nicht, wenn wir es auf den August aufschieben, wo die Gesundheitsumstände deiner Kinder und der Zustand meiner Frau einen Querstrich dadurch machen können. Meine Schwester von der Solitude ist nicht gekommen und wird es auch nun nicht mehr, da meine Mutter krank geworden und sie nicht reisen kann. Meine Schwägerin ist auch nach Schwaben in ein Bad gereist, und so sind wir hier ganz verlassen, und niemand steht uns bei, wenn wir Hilfe nötig haben sollten. Ich für meine Person befinde mich aber jetzt viel besser, als ich lange nicht gewesen, und wärst du hier, ich würde deiner einmal recht froh werden können. Wie lange es so halten wird, weiß der Himmel, aber ich stärke mich doch in solchen freien Intervallen zu künftigen Prüfungen. Dein S.